Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 6 2021, in dem wir die News aus dem Mai 2021 besprechen, rund um Detektiv Con und all die schönen Themen, die in diesem Kosmos umher schwirren. Ich bin der Lasse und heute an meiner Seite sind der Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Tag. Und der liebe Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Im Mai 2021, bevor wir zu den News kommen, haben wir noch eine interne Sache, die nachzureichen bzw. zu besprechen, die wir beim letzten Mal im Vorlauf besprochen haben, nämlich den Con-Forum Charakter-Contest 2021, der diesen Monat über die Bühne gegangen ist, wie immer geleitet von unserem kompetenten Forenteam. Und dieses Jahr gab es mal wieder einen neuen Gewinner, nicht wahr, Philipp? Ja, tatsächlich. Wie schon in allen anderen Jahren zuvor gab es auch diesmal wieder einen anderen Gewinner. Also einen Doppelgewinner hatten wir bisher noch nicht, seit 2010. Und dieses Jahr ist es, Trommelwirbel, Heiji Hattori gewesen, der den Sieg erringen konnte mit 445 Punkten im Finale. Also deutlich vor Ai Haibara mit 209 Punkten. Und der dritte Platz ging an Kaito Kid mit 169 Punkten, also beide recht weit abgeschlagen. Die Heiji-Fanbase hat sich sehr stark versammelt, um Heiji, ja, den Sieg zu ermöglichen, nachdem er als ewiger Zweiter schon verunglimpft wurde. Er hatte in vielen, vielen Jahren zuvor immer den zweiten Platz gemacht und hatte deswegen diesen inoffiziellen Titel inne. Jetzt hat er es geschafft, sich die Krone aufzusetzen, Platz 1 zu erringen. Ja, Platz 2 geht diesmal an Ai Haibara, die auch schon im letzten Jahr auf Platz 2 gelandet ist, als im letzten Jahr, ich glaube, Takagi war es, gewonnen hatte. Also vielleicht wird Ai Haibara die nächste ewige Zweite. Aber schön, dass Heiji gewonnen hat. Ich finde auch tatsächlich sehr verdient, weil sich die Community eben auch sehr zugunsten Heijis ausgesprochen hatte. Also die Heiji-Fans haben sich sehr gut versammelt und sehr gut, ja, den Charakter sehr gut unterstützt, mehr als jeden anderen Charakter oder die Fan-Community jedes anderen Charakters und dementsprechend, ja, mein erster Favorit wäre es tatsächlich nicht gewesen, das wäre ja wie zu erwarten, Subaru Okiya. Okay, andere Charaktere hätte ich es auch mehr gegönnt als Heiji, aber ich finde trotzdem, Heiji hat es, ja, sehr verdient nach Hause gefahren und ist jetzt verdient der Sieger 2021. Ja, würde ich mich anschließen, also Heiji wartet ja wirklich schon sehr lange darauf, endlich mal gewinnen zu können. Ich meine, wir hatten ja schon viele, viele andere Charakter-Contest-Sieger vor ihm, wo man sich dann ab und zu mal gefragt hat, wann schafft es denn Heiji mal? Ich meine, Shinichi war gleich der Erste als, ja, Hauptcharakter und Detektiv und direkt sein Kumpel Heiji hatte es noch nie geschafft und ja, Heiji hatte immer so seine, ja, Begleiterscheinung und Zweifel mit dabei, ob es überhaupt jemals, ja, wie weit bringt und all sowas. Aber ja, ich muss auch sagen, also die Heiji-Fans hat man wirklich gesehen und die haben sich auch super organisiert und Beiträge verfasst und Anfeuerungspost sich ausgedacht. Und da haben wir also sehr viele schöne Beiträge gesehen, nicht nur zu Heiji, aber vor allem eben bei Heiji. Aber auch sonst hat mir der Charakter-Contest wieder sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele Beiträge kommentiert und geliked, weil sie mir einfach so gut gefallen haben, auch wenn ich eigentlich nicht auf dessen Unterstützungsseite war beim Charakter. Aber ich persönlich sage mir immer, man soll die Kreativität des Beitrages loben und nicht, weil man nicht möchte, dass der Charakter weiterkommt, dann eben sagen, nö, ich finde den Beitrag zwar eigentlich ganz gut, aber den like ich nicht, weil ich will ja nicht, dass der weiterkommt. Und das finde ich in dem Contest ist meiner Meinung nach ein bisschen fehl am Platz, weil wenn sich Leute wirklich Mühe geben, da so einen Beitrag zu verfassen und zu erstellen und jeder, der selber schon mal sich damit befasst hat, so einen Beitrag zu erstellen, der weiß, das kann unter Umständen ein bisschen länger dauern. Und deswegen finde ich, sollte man da alle loben und ja, ich bedanke mich an der Stelle bei allen, die beim Contest mitgemacht haben und den Contest wieder zu einem umfangreichen Jahreserlebnis gemacht haben, was sehr, sehr schön war und auch nochmal beim ganzen Forenteam dafür, dass das eben alles so reibungslos abgelaufen ist. Genau, ja, da geht mein Dank auch in diese entsprechende Richtung, also an jeden User, der eben beteiligt war, ob jetzt im Conin-Forum direkt oder bei uns bei Discord, wo man ja auch fleißig über den Charakter-Contest diskutiert hat. Und Genau, ja, großer Dank natürlich auch ans Team vom Forum, Kirito Asuna und Zero, die auch beide bei der Auslosung vom Charakter-Contest Runde 1 bei unserem YouTube-Livestream mit dabei waren. Und ja, ein großer Dank auch an Kagome, der entsprechend auch unser Tippspiel zum Charakter-Contest wieder mitgeleitet hat, zusammen mit Kirito Asuna. Das fand ja auch noch parallel statt. Und da einen herzlichen Glückwunsch an unseren User Tenshi, der dieses Jahr das Tippspiel gewonnen hat. Genau, war ja auch wieder hart umkämpft diesmal mit etwas anderen Regeln als im Vorjahr. Da hatten wir auch im Charakter-Contest-Livestream kurz drüber gesprochen. Und genau, ein Dank geht natürlich auch noch an Bariados Johannes, der ebenfalls in unserem Forenteam mit dabei war beim Charakter-Contest, für den es aber der letzte Charakter-Contest war, denn er ist kurz danach aus unserem Forenteam zurückgetreten, verabschiedet worden. Und hier auch nochmal herzlichen Dank für deinen ganzen Einsatz, insbesondere beim letzten Charakter-Contest 2021. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu den News bezüglich des Anime in Deutschland. Wir starten mit, wie so oft in den letzten News-Podcasts, mit einer News zu Crunchyroll, beziehungsweise zwei News, die ich mal so zusammengefasst habe, nämlich neuer Backlog ist bei Crunchyroll erschienen. Am 12. Mai kamen die Detektiv-Con-Filme 17 bis 22 dazu. 6 Wochen zuvor waren ja Filme 1 bis 10 und 3 Wochen davor Filme 11 bis 16 und jetzt eben 17 bis 22. Und dann am 26. Mai kamen 2 weitere Detektiv-Con-TV-Specials auf die Plattform, nämlich Das Verschwinden des Con Edogawa und Lupin III vs. Detektiv-Conan The Special, das TV-Special von 2009, das hier in Deutschland nach The Movie veröffentlicht wurde. Wir erinnern uns an den ganzen Kram. Und jetzt hat Crunchyroll fast alles bezüglich filmartiger Produkte bei sich auf der Plattform. Das Einzige, was da jetzt noch so fehlt, ist Film 23, der sehr aktuell ist, immer noch im deutschen Handel. Und Lupin III vs. Detective Conan The Movie, der ja auch noch relativ aktuell ist. Aber ich bin mir sicher, es wird auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch die zu Crunchyroll kommen. Ja, und eine Frage der Zeit ist es wahrscheinlich auch, bis die Serie denn dort weitergeführt wird. Momentan haben wir ja 333 Folgen dort bei Crunchyroll, zumindest hier zum Aufnahmezeitpunkt. Und bei Anime On Demand gibt es ja schon über 400 Folgen. Dort kommen ja jeden Sonntag 2 neue Folgen hinzu, also Folgen der 5. Staffel, die schon bei Pussy Max liefen. Und die Folgen ab 334 sind eben noch nicht bei Crunchyroll. Aber ich kann mir auch, wie ich glaube ich auch schon im vorigen Podcast mal sagte, sehr gut vorstellen, dass die auch zeitnah zu Crunchyroll kommen. Genauso wie die beiden Filme, die Lasse gerade eben angesprochen hat. Oder war es ein Film und ein TV-Special? Ich weiß es gar nicht. Lupin ist ja immer so ein, gibt es einen Film und ein TV-Special. Aber alles, was jetzt momentan noch fehlt, das ist sehr wenig, was es nur bei Anime On Demand gibt und nicht bei Crunchyroll. Da bin ich mir sehr sicher, dass das auch noch kommen wird. Und Anime On Demand hat ja in den letzten, ja, das ist gar nicht so lange Zeit gewesen, 1 bis 2 Monaten, sehr viel an Conan-Exklusivität gebüßt gegenüber Crunchyroll. Und ja, das wird auch noch weiter zunehmen. Also ich vermute sehr stark, dass, ja, wenn wir in 1, 2, 3 Monaten darüber sprechen, dass dann Crunchyroll und Anime On Demand dann vermutlich das gleiche Angebot haben werden, was Detective Conan angeht, weil beide ja eben auch zur gleichen Unternehmensgruppe gehören. Anime On Demand bzw. Kase ist ja vor kurzem, wollte ich gerade sagen, ist glaube ich auch schon ein bisschen her, in Crunchyroll aufgegangen oder wurde aufgekauft. Genau, deswegen auch diese Angleichung oder deswegen kommt jetzt alles, was mit Conan zu tun hat, auch nach und nach zu Crunchyroll. Ist vielleicht auch besser so, dass man nicht einen großen Knall hat, so bam, hier 333 Folgen, 23 Filme, TV-Specials, dies, das, jenes, sondern dass man das nach und nach macht. Dann bleibt erstens für uns als Conan News mehr übrig, worüber wir berichten können, und zweitens haben die Fans auch mehr Zeit, sich das alles nach und nach anzugucken und werden nicht von einem großen Haufen Detektiv Conan überrollt. Ja, genau, Magic Kaito Kid the Phantom Thief, also die erste Serie ist ja, glaube ich, auch schon bei Crunchyroll, und die Gosho Aoyama Short Stories sind ja auch schon dort, abseits von Detective Conan. Also sehr großes Portfolio bei Crunchyroll. Ich kann mir auch weiterhin vorstellen, da hatten wir im letzten News-Podcast schon drüber spekuliert, glaube ich, Und jetzt ist es noch näher gerückt, dass sie vielleicht warten, bis Anime On Demand auch die fünfte Staffel vollständig hat. Jetzt sind wieder ein paar Wochen vergangen. Wir sind jetzt, wenn ihr den Podcast jetzt heute am Sonntag hört, sind heute erschienen Episode 419 und 20. Das heißt, es fehlen noch 13 Folgen der fünften Staffel auf Anime On Demand, also so knapp 7 Wochen. Und wenn es jetzt nur noch 7 Wochen ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Crunchyroll die tatsächlich noch wartet, bevor sie dann auch zeitnah die fünfte Staffel auf ihre Plattform hieven. Ja, das definitiv. Und ich kann es auch nur noch mal sagen, ich glaube, dass wir mit Crunchyroll auch dichter denn je an einem Simulcast von Detective Conan dran sind, als wir es jemals bisher waren. Das ist ja so etwas, was von Fans heiß gefordert wird, dass eben die aktuellen japanischen Episoden ja, wenige Stunden oder meinetwegen auch einen Tag nach der japanischen Fernsehpremiere mit Untertitel bei einem Streaming-Anbieter, egal wer es denn jetzt ist, veröffentlicht werden mit deutschen Untertiteln, was es eben in Deutschland nicht gibt. In den USA und in Kanada gibt es so einen Simulcast zu Detective Conan bereits. Da erscheint die jeweils aktuelle Folge immer am gleichen Tag noch, wenige Stunden nach der japanischen Premiere. Und das wäre tatsächlich auch sowas, was in Deutschland nochmal, ja, was der Community insgesamt sehr gut tun würde, denn wenn Leute auf uns zukommen und fragen, ja, hey, wo kann ich denn Detective Conan aktuell verfolgen, den Anime schauen? Dann bleibt halt nichts anderes momentan, als zu sagen, ja, es gibt 433 Folgen, die kann man sich auf DVD kaufen und bei Anime On Demand und bei Crunchyroll und bei Amazon gibt es ja auch ein paar Folgen, kann man die gucken, aber danach ist halt Schluss, da musst du dann mit dem Manga weitermachen oder ja, Dinge tun, die man nicht tun soll, um es so zu sagen. Und sowas würde tatsächlich der Community sehr gut tun. Und ich glaube, dadurch, dass eben Crunchyroll so ein Angebot in den USA und in Kanada, wie gesagt, schon hat, geht es definitiv, sowas zu schaffen. Und warum sollte Crunchyroll das in Deutschland, Österreich und Schweiz nicht auch machen können, wenn es das eben schon in anderen Ländern gibt? Und ich hoffe wirklich sehr, dass das dann kommt, sobald der gesamte Detective Conan Content, den es jetzt so gibt, dann auch bei Crunchyroll gebündelt ist, dass wir dann eventuell auch hoffentlich so einen Simulcast bekommen, weil ja, viele Fans wünschen sich das sehr und ich bin mir sehr sicher, dass Crunchyroll diese Wünsche auch gehört hat und da dran ist und ich hoffe sehr, dass das in absehbarer Zeit kommen könnte. Ja, würde ich auch mal sagen, und ohne groß was zu wissen, wie Crunchyrolls Stand ist, aber ich persönlich denke mal, sie sind irgendwie da in Verhandlung, dass sie irgendwann auch mal einen Simulcast von Conan hier in Deutschland zeigen dürfen. Das dürfen sie ja aktuell noch nicht. Wir hatten ja damals, oh, das ist schon ein paar Monate her, wo. Oder Jahre ist es sogar schon her, wo Kevin mal sich mit Crunchyroll zusammen getan hat und einen Podcast gemacht hat, könnt ihr gerne nachhören. Und wo die Crunchyroll-Leute eben auch gesagt haben, dass sie wissen, Conan ist begehrt und ja, sie würden gerne das auch zeigen, aber lizenztechnische Gründe hindern sie wohl aktuell daran. Aber ich denke, würde jetzt persönlich sagen, sie sind vielleicht seit damals auch in Gesprächen und Verhandlungen. Und ja, wir haben jetzt die News gehabt, dass Crunchyroll sich eben die ersten Conan-Folgen entsprechend gesichert hat und, wie wir gerade gehört haben, auch gut nachgelegt hat bis jetzt. Und von daher denke ich mal, wenn die Gespräche weiterlaufen, dass da dann eben entsprechend auch, ja, der Simulcast im deutschen Marktbereich immer noch im Gespräch ist und vielleicht lassen sich die Lizenzgeber ja dann auch entsprechend drauf ein und sagen, ja gut, hier könnt ihr jetzt machen. Ich meine, ich glaube, bei One Piece hat es auch funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob es bei Crunchyroll auch läuft, aber bei Anime On Demand läuft der Simulcast, glaube ich, auch, wenn er noch läuft. Ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt, aber da hat es ja auch funktioniert und ich persönlich würde es mir auch wünschen, dass es bei Conan funktioniert und wenn es dann eben auch mit deutschen Untertiteln sogar noch kommt, dann wäre das ja noch besser. Wenn es für den Anfang erstmal mit englischen Untertiteln läuft, würde mich das persönlich auch nicht stören. Hauptsache, wir kriegen Conan im Simulcast hier bei Crunchyroll Deutschland zu sehen. Ja, vom Know-how und technisch her und so ist das alles kein Problem. Also Crunchyroll macht viele Simulcasts, auch in Deutschland. Aktuell zum Beispiel auch My Hero Academia, was ja einer der Hype-Anime ist. Und Anime On Demand, selbst Anime On Demand, selbst, weil Anime On Demand ist ja viel kleiner, hat ja auch One Piece gemacht und auch Attack on Titan hatten sie, glaube ich, im Simulcast in den letzten paar Staffeln. Also das ginge technisch schon, nur eben lizenzmäßig ist das die Frage, ob Crunchyroll das will. Jetzt haben sie ja erstmal vor allem den Backlog, den sie sowieso hatten, weil sie ja Kaze gekauft haben. Das heißt, das liegt sowieso in ihren Rechten. Jetzt haben sie es erstmal auf ihrer Plattform mit rüber gehievt. Es kostet Crunchyroll wahrscheinlich erstmal nichts, außer Serverplatz, das irgendwie alles da zu machen. Und dementsprechend werden sie jetzt ganz genau wahrscheinlich drauf schauen, wie das performt, auch bei ihnen auf der Plattform. Sie werden ja die alten Daten von Anime On Demand haben, aber jetzt auch nochmal auf der Plattform Crunchyroll. Wie kommen da als, in Anführungszeichen, so einer der Klassiker im deutschen Anime-Bereich, wie er da performt? Das wird Crunchyroll sicherlich ganz doll im Blick haben. Und dann wird da in die eine oder andere Richtung bestimmt eine Entscheidung getroffen werden. Ich meine, es spielt wahrscheinlich auch groß mit rein, der One Piece Simulcast, den es ja tatsächlich gibt bei Crunchyroll und Anime On Demand. Und die werden ja dazu auch Zahlen haben, wie gut das läuft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr gut läuft. Aber Wakanim gibt es den, glaube ich, auch noch, abseits davon. Ich meine, Conan kann meinetwegen auch bei Wakanim laufen, ist mir komplett egal. Meinetwegen auch bei Netflix und sonst wo. Je mehr Plattform, umso besser. Aber Hauptsache, man hat erstmal sowas. Und anhand dieser Simulcasts, die es eben gibt, auch zu wöchentlich laufenden Serien wie One Piece und nicht so ja, Season abhängigen Anime wie My Hero Academia, obwohl das auch ein bisschen übergreifend läuft. Ich glaube immer über zwei Seasons und dann wieder eine Zeit lang nicht. Aber selbst bei One Piece sieht man ja, dass es, denke ich, gut funktioniert und genauso kann es ja auch bei Conan gut funktionieren. Also One Piece ist eigentlich das beste Beispiel, wie man es bei Conan machen sollte und gerne her damit, egal wo, egal wie, egal wie nicht, aber bitte gut und bitte bei uns. Ja, wie Olli schon gesagt hat, wenn sie für den Start erstmal so sagen müssen, ja Leute, Deutsch müssen wir erst noch hier redaktionell aufbauen, wir brauchen noch einen Übersetzer und so. Aber wir haben ja sowieso schon die englischen Untertitel von Crunchyroll US, die können wir auch einfach in Deutschland online stellen, bis wir das hier bei uns aufgebaut haben. Wäre das für euch okay? Dann würde ich sagen, ja, immer her damit. Ja. Also da stimme ich Olli zu, das würde ich nehmen. Und den englischen Simulcast gibt es ja. Er existiert. Man kann es sich auf die eine oder andere Weise ansehen bei Crunchyroll, dass es den gibt. Hier einfach die Untertitel durch den Google-Übersetzer laufen lassen und schon haben wir deutsche Untertitel. Hey! Ja, perfekt. Das ist die Qualität, die wir von Crunchyroll erwarten. Genau. Nun habe ich gesagt, es ist vor allem zum größten Teil Backlog, den Crunchyroll online gestellt hat, bei sich auf der Plattform. Da ist aber eben dieses kleine Wörtchen größtenteils, denn in diesem Monat ist auch etwas ganz Neues bei Crunchyroll Online gekommen und auch bei Anime On Demand, nämlich das scharlachrote Alibi, The Scarlet Alibi, oder beziehungsweise wie es auf Crunchyroll auch heißt, Detektiv Conan The Special, das scharlachrote Alibi, was ein bisschen komisch ist, aber naja. Und das ist, wir haben in diesem im News-Podcast schon öfter berichtet, ein Compilation-Film zu Detektiv Conan, der Ausschnitte aus den Anime-Episoden zeigt, die Relevanz bezüglich der Familie Akai haben. Denn wie man schon am Titel ablesen kann, es hat natürlich einen Bezug zu Film 24, die scharlachrote Kugel, in dem Sinne, dass es in Japan so gedacht ist, dass es vorbereiten soll auf den Film und beziehungsweise wahrscheinlich in Japan auch gelaufen ist als Testballon nach dem ganzen Lockdown, wie weit vor dem Kinostart von Film 24 Leute bereit sind, ins Kino zu gehen, war für einen Compilation-Film großer Erfolg in Japan und jetzt haben Crunchyroll und Anime On Demand das Special, oder beziehungsweise es ist ja eigentlich kein Special, sondern es ist ja im Kino gelaufen, also es ist eigentlich ein Kinofilm, aber es ist halt nur Ausschnitte aus den Anime-Episoden, also naja, wie ja die Terminologie ist, kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten. Jedenfalls, die beiden Streaming-Dienste haben Scharlachrotes Alibi veröffentlicht in der Fassung Original mit Untertiteln, also keine deutsche Synchro, anders als bei Film 24, der eine Synchro haben wird, aber wahrscheinlich die schon länger in Vorbereitung war. Und Das war ziemlich aufregend und ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass das noch zu uns nach Deutschland kommt, aber jetzt hat es doch geschafft. Ja, vielfach wird ja moniert, dass es eben keine deutsche Synchronisation gibt, was das für viele unschaubar macht. Und ich kann diese Menschen auch verstehen und diese Fans, die sagen, ja, ich gucke mir Detective Conan grundsätzlich nur mit deutscher Synchronisation an. Ja, zu der Fraktion gehöre ich tatsächlich eigentlich auch. Aber wenn so etwas zeitnah nach dem japanischen Release zu uns kommt, dann finde ich, kann man auch sehr dankbar sein, dass es überhaupt erstens zu uns kommt. Und ja, wenn es dann nur mit OMU ist, ist es auch vertretbar. Ich bin mir sehr sicher, dass das scharlachrote Alibi, was für ein Zungenbrecher, ist es eigentlich gar nicht, dass es noch eine Synchronisation bekommen wird, zeitnah, und dass es dann auch auf DVD und Blu-ray veröffentlicht wird. Aber wahrscheinlich muss man sich da erstmal mit Japan absprechen, weil das da auch noch gar nicht auf DVD und Blu-ray erschienen ist, nehme ich an. Und es wird aber bestimmt in Japan noch auf DVD und Blu-ray erscheinen. Und danach wird es dann bestimmt auch bei uns in Deutschland erscheinen mit Synchronisation, weil ein Disc-Release, also ist ja alles eine Spekulation, dass es so ein Disc-Release geben wird. Ich weiß ja nicht mal, ob er für Japan angekündigt ist, aber wenn es ein Disc-Release hierzulande geben wird, dann niemals nur in OMU, sondern immer mit Synchronisation, sonst ja, ist das ja so ein Verlustgeschäft, das wird sich ja keiner kaufen, muss man ehrlicherweise so sagen in Deutschland. Ich kann es nicht verstehen, wenn Leute sagen, warum hat das keine Synchro? Das hätte sein müssen, weil, also die scharlachrote Kugel, er hatte jetzt ein Jahr Vorlauf durch diese Verzögerung durch Covid-19, wo der Film synchronisiert werden konnte. Und das ist, nehme ich an, auch der einzige Grund, warum es möglich war, in diesem Fall den Film so schnell zu synchronisieren. Wir sind hier immer noch im Anime-Bereich, wo das leider alles nicht so schnell geht wie bei Hollywood-Filmen und so, sondern das ist ja alles immer noch mit lizenzmäßig Gerangel und Organisation ein bisschen schwieriger. Und das Scharlachrote Alibi ist nun mal ein Film, der vermutlich kein Jahr Vorlauf hatte, der erst im Februar in Japan gestartet ist. Und wer weiß, wie lange vorher oder ob vorher überhaupt Kaze und die über internationalen Publisher überhaupt davon Kenntnis hatten. Und dann innerhalb dieser 3 Monate zwischen japanischem Kino und jetzt dem Release auf Crunchyroll und Anime On Demand eine Synchro zusammenzuzimmern mit Dialogbuchübersetzung und die ganzen Sprecher ranholen. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein über 90-minütiger Zusammenschnitt aus ganz, ganz vielen Anime-Episoden. Das heißt, wir haben sehr viele Charaktere, die alle meistens auch ein paar wenige Dialogzeilen haben. Das heißt, man müsste sehr viele Sprecher dafür organisieren in so einer kurzen Zeit für diesen Release. Also ich kann es voll und ganz verstehen, dass das erstmal nur UMU ist für diesen Release. Und natürlich in Deutschland, das kann sich jeder abschminken, es wird keine Disc-Release in Deutschland geben ohne Synchrofassung. Das haben Publisher immer wieder versucht, es hat nicht geklappt, auch wenn die DVDs dann billiger waren. Der mainstreamige deutsche Zuschauer will einfach deutsche Synchro haben, auch im Anime-Bereich. Und da kann man noch so viel fordern, das wurde versucht, es klappt nicht. Und naja. Philipp, du hast recht, es gibt keinen Release von Scarlet Alibi aktuell in Japan auf Disc und es ist auch bisher meines Wissens nach keiner angekündigt. Vielleicht kommt er zu Film 24, dem Release, wenn das in Japan auf DVD und Blu-ray erscheint. Vielleicht ist es auch, also Verschwinden des Kon Edogawa war damals zum Beispiel in der Special Edition von Band 86 als DVD-Bundle dabei. Und wir haben ja in diesem Herbst vermutlich Band 100. Also vielleicht kommt das Scharlachrote Alibi in so einer Special Edition als Bundle mit Band 100 auf DVD irgendwie raus. Muss man abwarten, aber das wird dann vermutlich erst ein Thema sein, wenn auch wir hier in Deutschland Film 24 auf Disc bekommen. Dazu haben wir gleich auch noch eine News. Ja, ich hatte mir das Scharlachrote Alibi schon angesehen und muss sagen, ja, das ist Handlung, die ich schon kannte. Kelsey Pri, es ist halt ein Compilation-Film und wenn man Detective Conan gut kennt und den Manga verfolgt und so, dann verpasst man dann nichts. Aber wenn man sich so denkt, ach, Familie Akai, was war das nochmal? Ganz bestimmt ein ganz netter Refresher sein und ja. Nett, aber mehr nicht. Und das soll es ja auch nicht sein. Genau, gerade auch für diejenigen, die jetzt sagen, oh, die Scharlachrote Kugel, Film 24, kommt bald im Kino. Ich habe gar keine Ahnung, wer ist denn die Familie Akai? Ich kenne nur Shuichi Akai höchstens. Und das auch nur aus der deutschen Anime-Fassung, weil ich den Manga gar nicht lese. Dann, ja klar, dann sollte man sich das definitiv anschauen und bestens vorbereitet sein für Film 24. Klar, es ist in dem Sinne dann auch Spoiler sozusagen. Also gleich viele Handlungen vorweg, die man so gar nicht kennt. Aber man ist eben dann bestens damit vorbereitet für Film 24, der eben im Kino läuft. Und wenn man sich das angucken möchte, dann ist es eigentlich sehr ratsam, sich vorher das Scharlachrote Alibi anzugucken, um, ja, wie gesagt, bestens gerüstet zu sein für den Film, damit man dort eben nicht dann dasteht und sich denkt, hä, wer sind denn diese ganzen Personen, die jetzt hier im Fokus stehen? Habe ich noch nie gesehen, alles neu, alles unbekannt. Ja, das Scharlachrote Alibi gucken und ihr seid bestens gewappnet. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich persönlich war ja am Anfang ja so ein bisschen skeptisch und konnte mir nicht wirklich was drunter vorstellen, ob sich das lohnt, das zu gucken, weil man ja, wie gesagt, die Handlung entsprechend schon kennt und ja, vieles ist bereits im, oder was heißt vieles, alles ist bereits im japanischen Anime gelaufen und so gesehen dachte ich dann halt, ja, es ist halt nichts Neues. Wird sich das überhaupt lohnen? Und na, ich habe es dann aber auch mir angesehen, weil wir ja, haben es ja jetzt nun mal hier und das ist auch so ein Highlight an sich gewesen. Und ich wurde ja positiv überrascht. Zum einen, wie Lasse halt schon sagte, man kennt die Handlung hierzulande nur aus dem Manga und jetzt hat man halt tatsächlich mal das erste Mal die entsprechenden Manga-Kapitel oder Ausschnitte davon in Animation gesehen mit sprechenden Charakteren und vertonten Charakteren und alles. Und das war für mich schon so ein persönlich so ein kleines Highlight, dass man quasi Anime-Episoden-Ausschnitte gesehen hat, die man sonst so in Deutschland ja noch nicht kannte. Und auch sehr schön fand ich dann ja die Aufmachung an sich mit dem Familienfoto und dann auch ganz besonders interessant die Parallele am Anfang, wo dann ja sonst immer kommt unser guter Tobias Müller mit seiner Conan-Einleitung. Und dieses Mal hat das Shuichi Akai übernommen, wo er da anfing, ich bin Shuichi Akai, FBI-Agent. Und wie er sich dann bei den Kudos einquartiert hat, wie das so direkt parallel zum üblichen Intro war, das fand ich sehr gut. Das haben sie sehr gut gemacht. Eine kleine Sache, die mich gestört hatte, ist in der Bewerbung des Specials. Die Streamingdienste haben ja eigene News dazu rausgehauen, unter anderem, wie gesagt, Anime On Demand, die dann gesagt hat, ne, fasst Szenen aus der TV-Serie von Detective Conan zusammen, die sich mit der Familie Akai befassen, und ergänzt sie mit einigen neuen Szenen. Dazu muss man sagen, es gibt genau eine neue Szene nach den Credits, die ziemlich nichtssagend ist. Also außer halt, also es ist halt ne, nichts quasi. Und am Anfang kann man das vielleicht aus der Zusammenfassung mit dem Intro, was Olli gerade angesprochen hat, als neue Szene quasi werten und Conans Erzählung, wie er die einzelnen Ausschnitte halt überleitet und so, das macht Conan per Narration, das ist auch noch angesprochen. Also mit, wenn man beide Augen zukneift, kann man das vielleicht noch als neue Szenen zählen. Crunchyroll hingegen auf in ihrer News sind da ein bisschen weiter vorgeprescht, denn sie haben gesagt, das Special widmet sich mit der Geschichte der Akai-Familie. Das Special widmet sich mit der F Geschichte der Akai-Familie. Der Satz gibt keinen Sinn. Und fasst dabei nicht nur diverse Szenen aus der TV-Serie Detective Conan zusammen, sondern bietet auch mit neuen Inhalten bisher noch unbekannte Einblicke. Ja. Naja, Also, vielleicht meinen Sie damit neue Inhalte, unbekannte Einblicke im Sinne von in Deutschland unbekannt, hoffentlich. Ansonsten klingt das hier irgendwie so, als wäre hier irgendwie so ein paar coole Film-Only-Szenen drin. Und wie gesagt, außer die eine Post-Credit-Szene, die halt nichts ist. Naja. Ich verstehe schon, dass man es das irgendwie bewerben muss, aber über den Satz bin ich doch beim ersten Lesen ziemlich gestolpert. Naja. Ja, also ich würde auch sagen, Crunchyroll Deutschland hat sich da eben auf Stand Deutschland bezogen und eben gesagt, komplett neue Inhalte für Deutschland, weil es gab diese Episode in Deutschland bislang nicht und sie sind ja aktuell auch noch nie angekündigt oder synchronisiert oder sonst was. Also so gesehen für deutsche Zuschauer, die nur den deutschen Anime kennen, sind das neue Inhalte, wenn sie den Manga nicht gelesen haben. Das wäre die netteste Interpretation dieser Worte für Crunchyroll, ja. Das ist natürlich durchaus möglich. Auch als Teil der News zu das Scharlachrote Alibi haben die Streamingdienste nebenbei fallen lassen, wie es denn um Film 24 steht. In Deutschland im Kino, wo wir immer noch lange hängen gelassen wurden, bezüglich eines neuen Termins. Und zu Das Scharlachrote Alibi hieß es dann, ja, Mitte Juni. Und dann kam einige Tage später der offizielle deutsche Kinotrailer am 21. Mai zu Detective Conan Film 24, Die Scharlachrote Kugel, eine Umsetzung des ersten japanischen 90-Sekunden-Trailers mit deutscher Synchro dementsprechend. Und auch in diesem Trailer wurde am Ende nochmal der Termin Mitte Juni ausgerufen. Und das war so die erste Chance, außer in diesem Global Opening Trailer, wo wir ja kurz die Narration von Tobias Müller gehört haben, war dies unser erster großer Eindruck von der Synchro von Film 24. Ja, und so wie ich es rausgehört habe, haben wir ja alle, ja, besetzten Sprecher, die wir kennen, die sind wieder mit dabei. Zum Beispiel Masumi Sera wird wieder von Esther Brandt gesprochen, wie wir sie auch aus Film 18, war das 18? Das ist ewig her, dass ich den Film mit Masumi gesehen habe. Da war sie auch mit dabei. Und ja, die anderen entsprechend. Auch, wir werden Shuichi Akai wird ja mehr Screening Time bekommen, da freue ich mich sehr drauf. Und auch, dass wir die weiteren Familienmitglieder wie Mary und Shukichi haben wir das erste Mal nur ganz kurz gehört. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie deren Auftritt noch so ist, was die noch alles so zu sagen haben. Ja, und generell eben, was in dem Film uns alles so erwartet. Bin ich sehr gespannt darauf, wie das wird und freue mich da auf jeden Fall drauf, ob ich den Film nun im Kino zu sehen bekomme oder später auf Disc Release oder vielleicht bei den Streamingdiensten vielleicht auch. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Was hast du gesagt, wie die Synchronsprecherin heißt von Masumi Sera? Ich habe Esther Brandt verstanden. Ja, genau, stimmt, habe ich gesagt. Ja, nee, die meinte ich gar nicht. Da habe ich mich versprochen. Sie ist ja Ezra Wu. Oder wo? Ja, genau. Genau, Genau. die meint ihr, die hatte ich im Kopf, aber ich habe den falschen Namen gesagt. Entschuldigung. Na, macht ja nichts. Ja, diese Besetzung ist ja tatsächlich so ein bisschen bei Fans ein bisschen zwiespältig, weil ja Ezra Wural dann auch in Film 21 doppelt besetzt wurde auf Momiji Oka. Aber jetzt für Film 24 ist das weiterhin kein Problem und ja, man besetzt sie einfach weiter. Mal, ob das jemals nochmal Thema werden wird, weiß man nicht. Aber ich finde die Stimme toll. Hab durch Ashley Tisdale, die Schauspielerin, die man ja aus sowas wie High School Musical kennt oder Hotel Zack and Cody, die hat ja Ezra Wural damals gesprochen, was jetzt auch schon wieder 15 Jahre her ist und so. Und seitdem mag ich die Stimme eigentlich ganz gerne. Deswegen finde ich auch, dass sie ganz gut zu Masumi passt. Und auch die anderen Synchronsprecher haben sich gut angehört. Ich fand, der Trailer hat sich gut angehört. Wir hatten das ja schon mal durchaus anders bei Film 21 damals, wo wir den Trailer hatten mit Synchro, wo viele gesagt haben, da aber hat sich die Synchro ein bisschen komisch angehört und als man dann im Film drin war, hat sich rausgestellt, ah ja, das war nur im Trailer irgendwie komisch, im Film ist es weiterhin top. Aber das ist ja Und noch nett dargestellt. Also es gab ja tatsächlich bei Film 21, wenn ich mich richtig erinnere, einen großen Shitstorm, was die Besetzung von Kazuha und Heiji anbelangte. Ist immer froh, wenn man dann einen neuen Filmtrailer sieht und es dazu erstmal keinen Shitstorm gibt. Das ist ja in der heutigen Internetzeit schon das größte Glück eigentlich, sondern alles glatt läuft und ja, positiv aufgenommen wird. Ich meine, wenn man alles so besetzt, wie man es im vorigen Film macht und der vorige Film dass keine Beanstandung gab, dann macht man ja eigentlich nichts verkehrt. Dann geht es nur darum, die neuen Stimmen eben gut zu besetzen. Und ich denke, so nach dem ersten Eindruck ist auch das entsprechend gut gelungen. Ja, wie gesagt, würde ich mich anschließen. Ja, das Thema, was Lasse angesprochen hat, die quasi Doppelbesetzung, ja, ist bisschen, ja, schlecht. Also für die Filme macht das absolut keinen Unterschied. Wie gesagt, ich mag die Sprecherin auch sehr und höre sie sowohl als Masumi als auch als Momiji sehr gerne. Und ja, ich denke mal, die, ja, wie gesagt, für die Filmbesetzung ist das aktuell absolut kein Problem. Und ich glaube auch nicht, dass Leute, die sich mit der Besetzung dieser Charaktere irgendwelche Gedanken gemacht haben, so, ja, und wenn wir an die Serie denken, dann treten die Charaktere ja in Episoden auf, die irgendwann mal kommen könnten. In 500 Folgen hier, Ja, ja, genau. irgendwann, also, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass sie sich dabei halt Gedanken gemacht haben. Aber wenn wir jetzt ein paar Jahre weiter sind und es würde tatsächlich eintreffen, der Fall, dann wird es natürlich ein bisschen kritisch, weil man kann ja sie schlecht in der Serie doppelt besetzen und die gleiche Stimme halt sprechen lassen. Es sei denn, sie kriegt es so gut hin, dass sie die Stimme ein bisschen verstellt dann, aber das wirkt dann auch ein bisschen blöd, wenn man dann die Filme guckt, dann die Serie dann. Wenn wir annehmen, wir haben jetzt aktuell schon alles, dann wirkt das auch ein bisschen seltsam. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, die ferne, ferne, ferne Zukunft. Ganz, ganz, ganz, ganz, ganz ferne Zukunft, ja. Bezüglich des Release-Termins hatte man sich eben auf Mitte Juni festgelegt und dann 2 Wochen später kam dann aber eine weitere Verschiebung in Anführungszeichen. Denn Kaze wurde konkret und hat ein paar spezifische Daten rausgehauen, wann es jetzt starten soll. In Österreich startet Film 24 am 4. Juni, also ist jetzt bereits gestartet. In einer 4D-Fassung, das ist, falls man das nicht kennt, 4D-Kino ist so, wenn die Sitze rütteln, wenn es im Film rüttelt oder dann so Windeffekt und so mäßig. Da hatte Gosho Aoyama ja auch mal davon gesprochen in einem seiner Kommentare, dass er mal Film 22 in Japan in der 4D-Fassung gesehen hat und sich wie in einer Achterbahn gefühlt hat bei den Action-Szenen. Ja. Das soll jetzt, das ist, läuft jetzt bis zum 17. Juni in 4 Kinos, eben 4D-mäßig, bevor es dann mit der 2D-Fassung weitergeht, wie Kase schreibt. In Deutschland soll Film 24 ab dem 8. Juli laufen, beziehungsweise am 8. Juli starten. Das ist die Formulierung in Deutschland. Was sicherlich auch, was damit zusammenhängt, einfach, dass es jetzt wohl so ist, dass die Kinoketten und die Filmverleiher sich auf eine Wiedereröffnung der Kinos in Deutschland ab dem 1. Juli einheitlich verständigt haben, scheinbar. Das ist so jetzt wohl im Business der Plan und daran muss sich natürlich auch dementsprechend die Aktivkon orientieren. Und dafür hat eben Kase diesen 8. Juli bestimmt. In unserem Discord wurde auch angesprochen, dass das ganz praktisch ist, weil man so komplett die Fußball-EM umgeht, die ja im Juni stattfindet. Praktisch. Ja, und dann stand jetzt DirectiveCon Film 24 in Deutschland am 8. Juli der Start. Ich muss noch mal sagen, mit dem 4D-Kino stelle ich mir tatsächlich super lustig vor. Würde ich tatsächlich auch super gerne mal reingehen, um zu sehen, was es da so für Effekte gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Conan da so mit dem Solarskateboard durch die Straßen düst, dass man da so ein bisschen Wind um die Ohren gefächert bekommt und am Ende, wenn dann alles zerstört wird im Film, dass dann das Kinodach kaputt geht und die Steine auf einen runterrieseln. Ja, so nicht, aber würde mich tatsächlich mal interessieren, was es da so für Effekte gibt, wie man so einen Conan-Film untermalen kann. Ich meine, der Film wird ja nicht in erster Linie produziert, damit man einen 4D-Film daraus macht, sondern ja, ist halt ein ganz normaler Film und dann müssen sie sich wahrscheinlich im Nachhinein irgendwelche Effekte überlegen, wie man das denn so ein bisschen visualisieren kann, dass der Zuschauer eben denkt, ja, ich bin jetzt hier mitten im Geschehen dabei. Das stelle ich mir schwierig vor. Würde ich mir tatsächlich sehr gerne mal anschauen oder anfühlen, erleben. Ja, und insgesamt tatsächlich super, super schön, dass der Film jetzt endlich startet, nachdem wir ja auch so eine ja, ein bisschen im Regen stehen gelassen wurden. Ja, hoffentlich nicht in 4D-Kinoformat, sondern nur wörtlich, bildlich gesprochen, dass wir lange nicht wussten, was es jetzt mit Film 24 auf sich hat, wann er kommt. Und da hatten wir uns ja im letzten News-Podcast, glaube ich, das war der letzte, sehr drüber aufgeregt, dass Kaze da nichts Genaues zu gesagt hat. Und jetzt gibt es tatsächlich erste Informationen auch zu anderen Filmen, ich glaube My Hero Academia. Und ja, einfach schön zu wissen, dass wir nicht vergessen wurden als Conan-Fans. Ich meine, wenn Kaze uns Conan-Fans vergisst, dann machen sie was falsch. Und dass wir einen Release-Termin haben, auch wenn es in Österreich vor Deutschland startet. Ich glaube, das war auch noch nie so der Fall, aber ja, schön. Freut mich für alle Österreicher tatsächlich. Und ja, ob man dann ins Kino geht, ist wie immer allen selbst überlassen. Ja, war ja auch nicht anders mit Film, nee, wann, letztes Jahr Film, welcher lief denn da? 23? 23. 23, ja. 23. Ja, stimmt. Da war ich tatsächlich auch nicht im Kino wegen Corona. Ja, stimmt, richtig. Die habe ich im zuerst mal auf DVD gesehen. Ja. Ja, so ist es. Ein Jahr begleitet uns das Ganze schon mehr als ein Jahr. Deswegen, ja, ist auch ungewiss. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich persönlich ins Kino gehe. Obwohl mich natürlich, ich meine, bei uns läuft es ja nicht dieses 4D-Spektakel, aber das ist schon sehr interessant. Ich hatte das mal nicht mit Conan, das wäre voll das Highlight gewesen. Ich hatte es mal im Moviepark, glaube ich, gesehen. Da hatten die so ein bisschen was und da ist man dann, wenn man da irgendwie in, da ist man in so einer Lore durch so eine Goldmine gefahren und dann ist, die sind ja auch so ein bisschen achterbahnmäßig aufgebaut und dann bewegt sich der Sitz immer so ein bisschen, wenn der das dann runtergeht, dann bewegt sich der Sitz so leicht nach vorne und du denkst wirklich, oh mein Gott, ich roll hier gleich runter. Und wenn dann irgendwie so ein bisschen Wasser kam oder so, dann wurde so ein bisschen Wasser gespritzt oder so. Also man ertrinkt nicht im Regen, aber das stelle ich mir da auch wirklich sehr interessant vor, wie das bei Conan eben dann sein wird und wie viel 4D da entsprechend ja sein wird. Würde auch interessant sein, ob man das dann mit so einer 3D-Brille dann auch sieht und die dann wirklich so ein bisschen 3D-mäßig da sind. Ich weiß es, wie gesagt, auch nicht. Wäre auf jeden Fall eine interessante Erfahrung mal, aber ja, ansonsten sehr schön, dass Conan jetzt anläuft. Hoffen wir mal, dass es auch wirklich dann anläuft, dass es jetzt nicht wieder schlimmer wird. Und ja, wie gesagt, ich persönlich freue mich. Ich werde vermutlich nicht ins Kino gehen aus entsprechend genannten Gründen, aber der Disc Release ist ja dann auch noch dieses Jahr und da übe ich mich dann etwas in Geduld. Genau. Eine kleine Sache noch, weil das auch bei uns öfters gefragt wurde bezüglich der Schweiz. Wissen wir nicht. Es gibt von Kase nur diese Infos zu Österreich und Deutschland. Die Schweiz wird da komplett nicht genannt. Und ja, das ist. Weiß man nicht. Da müsst ihr dann, wenn euch das interessiert, vielleicht mal irgendwie einen Kase Community Manager anschreiben. Die antworten ja scheinbar ganz gerne mal mit irgendwelchen internen Sachen, die sie nicht nach außen kommunizieren. Vielleicht hängt das mit der Schweiz da auch irgendwie zusammen. Weiß man leider noch kein konkretes Datum. Naja. Aber wie Olli gerade schon angesprochen hat, lange warten müsste man danach eh nicht mehr. Denn der Disc Release für Deutschland, für Film 24, ist ebenfalls bereits angekündigt worden. Kase hat mehrere Disc Releases für ihre Anime Night Titel bekannt gegeben, darunter eben auch Detective Conan, Film 24. Und sehr oft in diesem Text wurde das Wort voraussichtlich genannt, also geplant, Stand jetzt, soll, könnte, geplant erscheinen. Detective Conan Film 24 am 2. September in Deutschland auf Disc, also auf DVD und Blu-ray, bezüglich Crunchyroll oder Anime on Demand, beziehungsweise gehen wir jetzt erstmal nur von Anime on Demand aus, wie bei den letzten Filmen, wird das wahrscheinlich auch irgendwann zeitnah geschehen, anzunehmen, wenn dieser Termin denn steht. Das hat nämlich einige Fans ein bisschen verwirrt, denn in Japan ist es so, dass der Film meistens im Oktober oder November dort rauskommt, auf DVD und Blu-ray. Das heißt, wenn Japan nicht sich um ein Jahr, um einen Monat vorzieht, dann wären wir mit Deutschland 1 bis 2 Monate potenziell früher dran als die Disc-Veröffentlichung in Japan. Und wie wir nach unseren Erfahrungen bisher, erscheint mir das doch irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich, dass das wirklich passieren kann. Aber nichts an diesem Film ist normal bisher, also vielleicht ist es eine Premiere. Ja, gut möglich, definitiv. Also es wirkte auf mich auch erst so, als hätte sich Kaze im Jahr vertan, dass sie statt 2. September 2021 das Jahr 2022 meinten, weil das wäre ein aus meiner Sicht vollkommen realistischer Release-Zeitraum, also Herbst 2022. Aber offenbar, wie du schon sagtest, wurde alles über den Haufen geworfen und ja, 2. September 2021, freut mich, wenn wir den Film vor Japan bekommen. Das wäre auch eine Premiere. Und ja, hätte ich nichts gegen einzuwenden. Aber ja, mal sehen, wie es denn tatsächlich kommt. Es wäre aber auch aus Kasee-Sicht unklug zu sagen, wir veröffentlichen ihn am 2. September und dann veröffentlicht man ihn erst ja, Dreivierteljahr später oder so. Das möchte man ja auch nicht. Dementsprechend werden sie das schon gut ausgeklügelt haben? Da werden wahrscheinlich schon Verträge unterzeichnet worden sein. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann jetzt tatsächlich im September losgeht, weil sonst wird man es ja hoffentlich nicht ankündigen. Ja, aber mich überrascht es tatsächlich und hat mich wirklich aus allen Socken gehauen, als ich das gelesen habe. Da dachte ich mir so, hey, huch, Moment, wo ist hier 2022? Nee, 2021? Ja, krasse Sache, also Wahnsinn. Bin ich immer noch sehr erstaunt. Ja, bin ich auch. Freut mich aber auch sehr, dass wir den Film dann aller Voraussicht nach, nutze ich hier auch mal, dieses Jahr dann noch bekommen. Ich meine, wie Lasse schon gesagt hat, nichts an dem Film ist normal. Wären wir normal, hätten wir den Film schon längst und wir würden schon über den nächsten Film diskutieren. Aber ja, dieses Jahr ist es halt nicht so. Und ja, was die Sache angeht, dass wir den Film vielleicht sogar vor Japan auf Disc Release bekommen, ist vielleicht auch was dran. Ich meine, ich kenne mich jetzt in Japan nicht aus, aber die Sache mit dem 4D-Kino finde ich jetzt persönlich für Deutschland auch neu. Und ich weiß nicht, ob er in Japan auch in 4D lief. Von daher, wenn das nicht der Fall ist, dann sieht man ja, dass in dem Fall Österreich es auch anders machen kann als die Japaner, weil wenn die kein 4D-Kino hatten, dann sagen die Österreicher jetzt, ah, wir machen was ganz anderes als ihr und damit sind wir besser. Oder zumindest ein bisschen stärker vertreten. Aber ja, und von daher, wie gesagt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass jetzt aufgrund der ganzen Geschichte der Film vielleicht schon längst fertig ist oder in den letzten Startlöchern, dass er auf Deutsch rausgehauen werden kann. Also warum dann nicht schon im September, wenn es möglich ist? Und ja, wenn da jetzt irgendwie eventuell noch Verschiebungen sind, dann hoffe ich natürlich, dass es trotzdem noch in diesem Jahr rauskommt und der Film spätestens im Dezember erscheint. Und ja, was Philipp auch gesagt hat, wenn es überhaupt nicht der Fall sein sollte, dass Kase dieses Datum bedienen kann, dann finde ich das sehr, sehr schlecht an dieser Stelle, dieses konkrete Datum anzukündigen, wenn sie eben noch gar keinen Go aus Japan haben, sondern einfach nur, oh, wird schon klappen. Wir haben jetzt den Kinostart, dann kriegen wir es auch mit der DVD hin. Also ich sage mal, es gibt nichts Peinlicheres und Schlimmeres als Lizenzgeber, wenn man etwas ankündigt und es dann nicht halten kann. Also ich wollte jetzt nicht Kase irgendwie runterziehen oder so. Ich meine, die Mitarbeiter von Kase witzeln ja teilweise selber bei Social Media entsprechend, dass sie die Release-Daten immer nicht halten können und dass das eine hier verschoben wird und das andere hier mal verschoben wird nach hinten. Dementsprechend, ja, sie schreiben ja auch selber jetzt voraussichtlich 2. September, weil sie es wahrscheinlich auch Corona-bedingt gar nicht wissen, aber auch anhand der Produktionsverfahren und sonstiges, da ist ja im Zweifel nicht immer Kase selbst dran schuld, sondern auch andere Zubringer, die pressen ja nicht bei Kase im Bürogebäude die DVDs und Blu-rays, sondern da sind ja Nicht? andere für zuständig. Nee, also ich war noch nicht da, aber ich glaube zumindest, dass sie das woanders machen lassen. Also da spielen ja viele Faktoren mit rein und gerade weil man ja eben auch nicht weiß, wie sich die ganze Pandemiesituation jetzt entwickelt, ist man ja, sicherlich vorsichtig und ich glaube, Kase hat auch gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit, Conan-Filme wurden ja auch des Öfteren schon mal verschoben, aber ich glaube immer nur um 1 bis 2 Monate, auch DVD-Boxen zu Conan. Und ich hoffe natürlich, dass das bei Film 24 nicht der Fall ist, aber ja, also ich würde mir den 2. September jetzt nicht ganz dick in den Kalender eintragen, sondern vielleicht mit Bleistift, dass man das nochmal wegradieren kann und woanders eintragen kann. Aber ja, so grundsätzlich sollte es, wie Olli schon sagte, Oktober, November, ja, wäre auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, das ist ja viel, viel früher als sonst und da können wir so oder so in jedem Fall dankbar sein, dass der Film so früh kommt. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut. Ja, auch in Japan gab es eine 4D-Vorstellung für Film 24. Das haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, zum ersten Mal mit Film 22 gemacht tatsächlich. Da lief es aber erst die 4D-Fassung erst ein halbes Jahr nach Kinostart in Japan, also dann so im Herbst, kam dann 4D-Vorführung und dann auch mal so eine, haben sie Film 20 noch mal neu ins Kino gebracht in 4D. Und scheinbar jetzt bei Film 24, ich weiß gerade nicht, wie es bei Film 23 war, aber jetzt bei Film 24 haben sie die 4D-Fassung gleich auch schon zum Start parallel gebracht in Japan. Ach, verdammt, und ich hab's nicht gesehen. Film 23 wäre lustig, wenn sich da Makoto und der andere so prügeln und du kriegst so einen Schlag ins Gesicht. Ja, und im Film 24 dann schießt ein unterbezahlter Kinomitarbeiter mit dem Luftgewehr neben dir Ja, rum, mit diesem wenn Akai. Kügelchen da kriegst du gegen den Kopf. Das wäre voll Oh Mann. lustig. Kommen wir nach diesen ganzen vielen News im Bereich des Anime, vielen tollen und wichtigen News, sehr viel Grund zur Freude, zu ein paar News im Bereich Manga in Deutschland. Da ist am 5. Mai der dritte Band vom Spin-off Zero's Tea Time erschienen. Dazu haben wir auch einen Concast-Themen-Podcast gemacht, wo wir unsere Meinung zu dem Band preisgegeben haben und ihn analysiert und durchgelesen haben. Das könnt ihr euch wie immer bei uns anhören und da hört ihr dann ganz ausführlich, ganz, ganz sehr ausführlich unsere Meinung zum dritten Band dieses Spin-offs. Und bezüglich des vierten Bandes hatten wir diesen Monat eine News, denn wir durften wie bei Band 3 auch schon exklusiv das finale Cover und die Inhaltsangabe von Band 4 enthüllen. Toru Amoros Alltagsabenteuer gehen in die nächste Runde. Noch immer ist er mit den Kindern im Keller des Schuppens eingeschlossen. Wie werden sie sich aus dieser verzwickten Lage befreien? Und als wäre das nicht schon genug Aufregung, erwartet Toru außerdem ein umfassendes Fitnessprogramm, wozu auch immer der gute Amoro in der Pike seines Lebens ein Fitnessprogramm braucht. Zero's Tea Time Band 4 erscheint am 1. Juli in Deutschland und gleichzeitig tatsächlich immer noch weiterhin scheinbar erscheint am 1. Juli auch die Detective Conan Lone Wolf Edition, zu denen wir ebenfalls exklusiv das finale Cover und die Inhaltsangabe bei uns enthüllen durften. Als Mitglied des FBI, Doppelagent und äußerst talentierter Scharfschütze macht Shuichi Akai der berüchtigten schwarzen Organisation das Leben schwer und zählt zu Conans wichtigsten Verbündeten. Die Lone Wolf Edition enthält eine Auswahl der spannendsten Fälle, in die der charismatische Einzelgänger bisher verwickelt wurde, und viele zusätzliche Hintergrundinformationen. Interessanterweise, charismatischer Einzelgänger ist eine Formulierung, die ein User bei uns im ConWiki auch schon benutzt hatte und die dann lustigerweise jetzt ja auch in der offiziellen Inhaltsangabe auf dem Buchrücken scheinbar auftaucht. Da hatte wohl jemand die gleiche Idee. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass man jetzt die beiden Bände am selben Tag, im selben Monat veröffentlicht. Weil eigentlich hatte ich das immer so gesehen, dass man sich jetzt auch Zero's Tea Time geholt hatte, damit man die Con-Releases wieder ein bisschen regelmäßiger und ein bisschen weiter auseinandergefächert hat. Dass man, wir haben ja nicht so viel Material aktuell, weil wir sehr aktuell sind. Das heißt reguläre Bände und Sonderbände, und dass man, damit die Abstände zwischen denen nicht zu groß ist, jetzt Zero's Tea Time einstreut. Aber jetzt bringt man zwei der wenigen Con-Releases, die man in der Hand hat, am selben Tag raus. Ja. Ich meine, damals gab es, glaube ich, auch schon ein Doppelrelease mit einer Kaito Kid Treasured Edition, einem Band davon und einem Detective Conan Band in Doppelung im gleichen Monat. Ansonsten haben wir tatsächlich immer, alleinstehende Releases von Detective Conan-Bänden oder anderen, was eben zu Detective Conan dazugehört. Und fände ich tatsächlich in diesem Fall auch besser, wenn man das alles so ein bisschen gesplittet hätte und wie du schon sagtest, Lasse, dass man so ein bisschen, ja, die Wartezeit so verkürzt und zwischendrin was anderes bringt, so was früher eben die Short Stories waren, was die Sonderbände waren, was auch die Kaito Kid Treasured Edition durchaus geliefert hat. Oder die Anime-Film-Comics, als sie damals erschienen sind, dass man so ein bisschen irgendwie einen kleinen Puffer hat, weil Detective Conan eben schon sehr lange dem japanischen, quasi auf dem japanischen Stand ist und man da gar nicht mehr so viel aufzuholen hat. Ja, weiß ich nicht, warum man jetzt plötzlich alles dann in einem Monat raushauen muss. Scheint irgendwie planungstechnisch wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen zu sein, nehme ich zumindest stark an. Ansonsten hätte man das wahrscheinlich, bisschen entzerrt, dass man in einem anderen Monat auch noch was hat, weil die Serious Tea Time Bände, die erscheinen ja jetzt auch recht gebündelt, muss man sagen. Also wir sind ja schon bei Band 3 und dann kommt Band 4 und mehr gibt's in Japan momentan auch gar nicht, also sind wir da dann auch schon auf dem aktuellen Stand. Und ja, dann warten wir alle geduldig auf Serious Tea Time Band 5 und geduldig auf Band, naja okay, 99 ist angekündigt, aber Band 100 dann, der in Japan auch noch gar nicht erschienen ist, also dann sind wir zwar sehr aktuell, aber es kommen dann sehr, sehr lange Wartezeiten auf uns zu. Das muss allen auch bewusst sein. Ja, für Serious Tea Time, ich verstehe schon, dass sie da ihren zweimonatigen Rhythmus, den sie jetzt so durchgezogen haben, Januar, März, Mai, Juni, September ist immer noch die Ankündigung von Band 5, den es nicht gibt. Und ja, die Lone Wolf Edition, man muss natürlich jetzt sagen, da hat Egmont jetzt ein bisschen Glück, um das zu rechtfertigen, weil mit dem 1. Juli-Veröffentlichung fällt das ja zufällig relativ gut zu dem Termin von Film 24 in Deutschland. Aber das war ja nicht abzusehen, als die Lone Wolf Edition mal angedacht war. Das ist jetzt nur zufällig gerade irgendwie so die Puzzleteile zusammengefallen. Ja, also dann hätte ich eher, ich hätte die Lone Wolf Edition einfach vorgezogen auf den Juni und dann hatten wir im Mai COST Time, Juni Lone Wolf und dann im Juli COST Time Band 4. Im August kommt ja Detective Conan Band 99 laut aktuellem Stand und dann im September COST Time Band 5, wie gesagt, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, den es noch nicht gibt und dann steht irgendwann die Fan Edition im Raum für den Dezember. Ja, komisch, aber naja, da werden wir dann aber trotz diesen Doppel-Releases, werden wir zu diesen beiden Bänden natürlich Conncast-Themen-Podcasts machen. Die werden wir aber nicht als Doppel-Release am selben Tag veröffentlichen, sondern die veröffentlichen wir dann an unterschiedlichen Sonntagen. In einem XXL-Conncast besprechen wir die beiden Bände zusammen. Wo wir beides gleichzeitig unter dieser Kai-Titan mit drin oder was? Ja, und dann, schön, perfekt, auch im Hochsommer, im Juli. Schön 5 Stunden Conncast, das ist doch das Leben. Dann vergleichen wir nicht die Bände von Deutsch und Japan, sondern vergleichen die Bände von COC Time und der Lone Wolf Edition, was denn da so Unterschiede sind. Ja, kann auch spannend werden. Bezüglich unserem aktuellen Stand in Sachen Con-Manga gibt es hier das Detective Con Weekly, unseren Simulpub von Egmont Manga, der sich jetzt mit dem neuesten Fall, der in Japan veröffentlicht wird, seit Ende Mai beschäftigt. Und da gab es eine Ankündigung von Egmont Manga. Egmont Manga hat offensiv vorher kommuniziert, dass sich die Weeklies zu Kapitel 1073 und 1074 verschieben. Um mindestens eine Woche, wegen Verzögerung bei der Übersetzung, ist die offizielle Ankündigung bei Egmont Manga. Zuletzt gab es mal im August 2020 eine Verschiebung wegen Übersetzung. Dazwischen gab es noch so andere Verschiebungen, weil uns haben die Daten zu spät erreicht oder irgendwas anderes ist passiert. Aber so groß vorher kommunizierte Ankündigung wegen der Übersetzung, Ankündigung von Verzögerung wegen der Übersetzung, gab es zuletzt im August 2020, wo davon die Rede war, dass der Übersetzer und die Vertretung leider ausgefallen sind. Von der Vertretung von dem Übersetzer, also der Standardübersetzer für Detective Conan ist natürlich der großartige Josef Scharnel, der die Serie seit Ewigkeiten begleitet. Und die Vertretung war zumindest in der Vergangenheit öfters mal Cordelia Suzuki, die man in den Impressen des von Weekly und auch ansonsten in Bezug auf Detective Conan nicht mehr viel von gehört. In der Begründung für diese Verzögerung taucht jetzt auch eine eventuelle Ersatzübersetzung oder so gar nicht auf in der Begründung. Hab ich mich schon gefragt, ja, was ist denn mit Cordelia Suzuki? Aber naja. Schade, aber immerhin schön, dass Egmont Manga das mal wieder im Voraus kommuniziert. Wir loben das ja immer bei den bisherigen Malen, wo das vorgekommen ist. Und das werden wir auch weiterhin tun, weil es ist wirklich schön, wenn einen der Publisher ein paar Tage vorher informiert und man nicht einen Tag später das irgendwie selbst erfragen muss. Ja, dem würde ich mich anschließen. Es ist, wie gesagt, schade, dass es verschoben wird, aber wie gesagt, kann ja immer irgendwelche Gründe geben. Und wenn jetzt, ich vermute jetzt mal, wenn jetzt beide Übersetzer krank sind oder einer ist krank, der andere im Urlaub und dann kann keiner mehr übersetzen, weil sonst keiner das übersetzen kann, ja, dann muss man als Firma natürlich sagen, geht nicht, müssen wir verschieben. Und so ist es vielleicht jetzt auch. Wie gesagt, die genauen Gründe sind unbekannt für mich. Und ja, deswegen sehr schön, wie gesagt, dass das kommuniziert wurde. Wie gesagt, es ist kein Beinbruch zu sagen, Leute, wird verschoben. Wir haben da alle Verständnis für. Und ja, wie gesagt, sehr gut, dass es so ist. Und bitte auch gerne dann beibehalten, wobei wir nicht hoffen wollen, dass in Zukunft Verschiebungen eintreten. Auch wegen dieser Verzögerung, weil wir jetzt das Detective Conan Weekly noch nicht in Deutschland haben und sich die ganze Sache ein bisschen verzögert, reiße ich die Handlung zu den Kapiteln diese Woche, diesen Monat nur kurz an. Wir sprechen dann noch ein bisschen ausführlicher über diesen Fall im nächsten Monat. Kapitel 1073 bis 1075 in Japan erschienen am 26. Mai, am 2. Juni. Und das kommende Kapitel erscheint jetzt nächste Woche am 9. Juni. Es gibt schon ein paar Leaks dafür, aber das vollständige Kapitel liegt noch nicht vor. Ein Drei-Kapitel-Fall. Wir befinden uns in der Präfektur Kanagawa, wo Conan, Ran, Kogoro von Sonoko eingeladen wurden in ein edles Restaurant und sich da einige Umstände ergeben, bei denen Professor Agasa entführt wird. Conan macht sich natürlich sofort auf die Verfolgung mit seinem Solarskateboard, wird dabei von den Entführern abgedrängt von der Straße und von einer Verkehrspolizistin der Präfekturpolizei Kanagawa gerettet, die sich als Chihaya Hagiwara vorstellt, scheinbar die Schwester von Kenji Hagiwara, dem Kumpel von Jinpei Matsuda, den wir aus einer Stadt als Geisel kennen, der ja da im Anime auch vorkam. Im Manga wurde er nur erwähnt, bevor er dann jetzt später dann geretconnt wurde, dass Matsuda und Hagiwara auch Freunde sind von Amuro, Date und Scotch von der Polizeiakademie. Da gibt es ja das Spin-off Wild Police Story. Und im Spin-off Wild Police Story wurde die Schwester von Hagiwara auch mal erwähnt und Gosho Aoyama hatte in dem Q&A zu der Serie gesagt, gab es eine Szene oder eine Geschichte, die sie gerne im Manga haben wollten und Aoyama hat da gesagt, ja, in Wild Police Story wollte er eigentlich noch eine Szene oder sowas einbauen, wo die Schwester von Hagiwara vorkommt, aber da war dann bei den Planungen kein Platz mehr. Ja, und jetzt hat er sie scheinbar hier im Hauptmanga eingebaut. Rekontextualisiert und sie eben als 31-jährige Verkehrspolizistin in Kanagawa eingeführt. Weil wir in Kanagawa sind, kommt auch Yugo Yukumiso mal wieder vor. Der war ja auch lange nicht mehr dabei. Und wir haben einen recht kompakten Drei-Kapitel-Fall, der eben sich viel mit diesem neuen Charakter beschäftigt, wo es einige Kritik gibt. Warum jetzt schon wieder ein neuer Charakter? Und das ist doch bestimmt nur für Film 25 irgendwie sowas. Ja. Ja, vielleicht. Müssen wir mal sehen. Wie gesagt, über die Details des Falls sprechen wir im nächsten Monat nochmal genau. Und der Rest Juni ist dann erstmal frei von Conan, denn wie die ersten Leaks andeuten, soll es wohl Ende Juli weitergehen mit einem neuen Fall. Vielleicht bleibt die neue Polizistin ja aber auch nicht so lange. Ich meine, wenn wir uns an Eske erinnern, der ist auch irgendwann eingeführt worden und war dann weg. Ja, ach, ich glaube, mit der Beliebtheit der Freundesgruppe von damals wird uns Chihaya Hagiwara wahrscheinlich noch ein paar Fälle erhalten bleiben. Ab und zu mal. Das So denke wie ich auch. Momiji Oka. Ja. Ja. Ey, wie gesagt, ich Ich finde nichts Schlechtes daran, eine coole Verkehrspolizistin zu haben, die ein 31 ist und Motorrad fährt. Haben wir auch nicht so viele Charaktere von so. Ein bisschen Frauen in über 20 in einer coolen Position, so. Das. Ey, warum nicht? Ja, ich würde dann mich freuen, wenn sie dann auf die Tokio-Verkehrspolizist trifft mit Yumi und Naeko und dann. Da kann man einen Fall machen, ja, bietet sich an, ja. Gut, in der spoilerfreien Zone haben wir heute tatsächlich nichts, weswegen wir schnurstracks rübergehen zum Anime in Japan. Dort haben wir noch aus den letzten Monaten den Dreiteiler. Das Perfect Game in 36 Quadraten, eine Manga-Umsetzung zu besprechen, Episode 1003 bis 1005. Und zu der Handlung erzählt uns jetzt nochmal Olli etwas. Ja, wir beginnen die Episode ja in einem Zug, wo wir sehen, wie Kogoro mit Wakita, Amuro und Conan, der dabei ist, wo sie Karten spielen und sich so ein bisschen unterhalten und Kogoro halt bravourös gewinnt und sagt halt, dass er mit seinen scharfen Detektivaugen halt sofort die ganzen Karten erkennen kann und dadurch zu den Gewinnern zählt. Und ja, Wakita sagt dann so eine Anspielung irgendwie, dass er lieber Augen hätte, um irgendwelche Verräter zu entdecken, weil er immer morgens auf dem Fischmarkt unterwegs ist und ihn, da es Leute gibt, die ihn übers Ohr hauen wollen. Und Conan denkt dann nur, wie sind wir nur in diese Situation geraten, was sich vielleicht auch der Zuschauer an der Stelle denkt. Und ja, dann erfolgt der Rückblick, um wir sehen, wie sie dorthin gekommen sind, nämlich waren wir in der Detektei oder sind wir in der Detektei Mori, wo ja Kogoro entsprechend erzählt, dass er einen Auftrag bekommen hat, einen Brief, und in diesem Brief wird er halt gebeten, mit drei anderen Personen, sind es drei? Ja, genau, weil es insgesamt vier sein müssen, also eine Personenzahl ist gegeben. Die sollen eben entsprechend zu irgendeiner verlassenen Kirche kommen und da einen Selbstmord untersuchen, der wohl ja unerklärlich oder aus komischen Umständen ist, also ist nicht ganz klar. Und ja, ursprünglich war geplant, dass Ran und Sonoko mitkommen. Und ja, das ist dann allerdings nicht der Fall, weil Sonoko wird krank und Ran sagt, ja, dann kümmere ich mich um sie. Und dann sind Kogoro und Conan alleine. Und Ran sagt, ja, aber kein Problem. Ich habe Amuro gefragt, ob er mitkommt und Azusa eben auch. Und dann kommt Amuro auch in die Detektei, sagt aber, ja, Azusa kann leider nicht. Und dann sind sie nur noch zu dritt und überlegen, was machen wir jetzt? Und da kommt urplötzlich Wakita durch die Tür und sagt, ja, hab so ein bisschen mitgehört und ich lese auch gern Kriminalgeschichten. Das Mysterium würde mich interessieren und deswegen fährt er auch mit. Und deswegen, ja, sind wir dann wieder im Zug, haben unsere Konstellation halt von unseren Protagonisten und ja, dann rätseln sie halt so ein bisschen. Kogoro erklärt noch so ein bisschen die Details des Auftrags und ja, dann fragen sie sich halt, ja, wie das denn so kommt und sind so ein bisschen skeptisch und dann meint Kogoro, ach, das wird alles schon bestimmt alles, wir werden warm empfangen werden und plötzlich stehen sie aber im Schneesturm vor dieser Kirche und es ist eiskalt und dann gehen sie eben in die Kirche rein und treffen dort auf weitere Personen. Insgesamt waren es fünf, ja, fünf weitere Personen, die eben ja sich wundern, wo kommen denn die Leute her? Wer sind sie? Was machen sie hier? Und dann erzählen sie halt eben, warum sie hier sind. Kogoron nennt den Namen seines Auftraggebers und die Personen sind alle ziemlich geschockt und sagen halt, ja, der Name, den sie gerade genannt haben, der hat sie hier Selbstmord begangen. Also kann er ja schlecht den Brief geschrieben haben. Und ja, während sie dann noch so diskutieren, hören sie plötzlich ja ein lautes Rumpeln und stellen dann fest, ja, dass alle Autos irgendwie runtergestürzt sind und sie kommen da nicht weg. Und dann ist auch noch der Tunnel, also der Tunnel, durch den sie gefahren sind, wurde durch eine Lawine verschüttet. Und jetzt sind sie in so einer abgeschiedenen Kirche mitten in der Einöde und kommen da nicht weg. Sie rufen dann bei der Polizei in Nagano an und sagen halt, hey, wir kommen hier nicht weg. Sie sollen doch bitte den Tunnel freiräumen. Und dann sagt Kanske am Telefon, aber wie kann man denn so blöd sein, bei so einem Schneesturm, der angekündigt war, da hinzufahren, der müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis wir hier voranschreiten können und das Wetter ein bisschen besser wird vielleicht. Ja, dann ja, suchen sie also so ein bisschen in der Kirche nach brennbaren Sachen und so, weil sie ja jetzt eine Nacht da ausharren müssen und in der Kirche ist keine Heizung, deswegen wollen sie Feuer machen. Und ja, während sie dann da so suchen, kommen sie auf besagte Codes zu sprechen, die irgendwie alle Anwesenden bekommen haben. Und dann findet sich ein weiterer Zettel an, der sagt, hey, such doch mal bestimmte Kondolenzschreiben in den verschiedenen Räumen hier der Kirche. Hier ist so ein Plan, da ist überall einer. Und dann gehen sie entsprechend los und suchen die und bringen halt ja, an jeder Stelle sozusagen so ein Code mit. Und einer kommt aber irgendwie nicht wieder, der ist im Badezimmer. Und dann gehen sie halt dahin, um zu gucken, warum der nicht wiederkommt. Und plötzlich ist der tot. Der wurde von einem Armbrustpfeil in die Stirn erschossen. Und ja, da findet sich auch so ein Code an. Und ja, jetzt ist das alles so ein bisschen seltsam. Ja, sie haben alle so ein bisschen Angst, was denn da jetzt eigentlich so vor sich geht. Und beschließen dann, sich ab sofort also in Gruppen zusammenzufinden von jeweils zwei Personen, um eben nicht mehr alleine durch diese Kirche zu laufen, wo so ein Mörder sein Unwesen treiben könnte. Conan und Amuro bilden ein Team und untersuchen dann den Tatort, während die anderen so ein bisschen dann zurückbleiben. Und dann hört man plötzlich, dass irgendwie ein Fenster zerspringt und dann sagen sie, hey, eine Gruppe muss nachsehen, was da passiert. Nicht, dass der Mörder jetzt irgendwie hier reinkommt oder wer weiß, was passiert. Dann machen sie ein Losverfahren, um eben eine Gruppe loszuschicken. Und ja, die zwei Auserwählten, sage ich mal, gehen dann los. Und dann kommen Conan und Amuro in der Zwischenzeit wieder, erzählen so ein bisschen, was sie rausgefunden haben. Plötzlich kommt der eine aus der Gruppe ganz panisch wieder zurück und erzählt, ja, mein Kumpel hat eine Nachricht bekommen und ist panisch irgendwie ins Badezimmer gestürmt. Und ja, dann hören sie plötzlich, dass der schreit, rennen da dann alle hin und ja, sehen, dass der vergiftet wurde und auch tot ist. Und da stellt sich dann die Frage, wie er vergiftet wurde, weil das Wasser, was er getrunken hat, war anscheinend nicht vergiftet und deswegen stellt das alle so ein bisschen vor ein Rätsel. Und der eine, der eben die Losverfahren immer gemacht hat, um die Leute halt hinzulotsen in die besagten Räume und der die Gruppen halt ausgelost hat, der gerät so ein bisschen in Verdacht und sagt, ja, die beiden, die du halt ausgelost hast, ne, hier dein Kumpel eben gerade und der aus der ersten Folge, du hast die ja mit dem Losverfahren hingeschickt. Und dann sagt er, nee, ihr wollt mir hier was anhängen und schließt sich in so einen Raum ein und ja, sagt, ich komme hier nicht mehr raus, bis die Polizei hier ist. Seht zu, wie er klarkommt. Und ja, dann versuchen sie zwar noch so ein bisschen ihn zu beschwichtigen, dass sie zusammenbleiben sollen, aber das klappt nicht. Und ja, Kogoro sagt dann nur, ja gut, in dem Raum ist er aber sicher. Wenn Amuro dann nicht gesagt hätte, ja, aber wenn der Mörder da nicht schon drin ist, Und ja, dann sehen wir nur noch, wie der Mann im Raum dann eine Nachricht an ein anderes Mitglied der Gruppe schickt, wo er eben ankündigt, er wisse, wer der Täter ist und der soll ganz heimlich zu ihm kommen, damit er ihm das verrät. Wie das ausgeht, sage ich an der Stelle hier mal nicht. Was nämlich noch wichtig ist, ein wichtiger Teil der Story, sind eben die Geschehnisse bei der Polizei Nagano. Da haben sie ja, wie gesagt, angerufen, aber eben auch ein Video vom Tatort geschickt. Und Komei, beziehungsweise Takaki, wie auch immer man ihn nennen möchte, sieht dann eben auf dem Video Amuro und denkt sich, hey, den kenne ich von irgendwo, den habe ich schon mal gesehen. Und im Laufe der Episoden, ja, erinnert er sich und wir sehen in einem Rückblick, dass er Amuro schon mal zusammen mit seinem Bruder, dessen Name Hiromitsu ist, getroffen hat. Und ja, da überlegt er dann so ein bisschen und er denkt dann, dass der Name von ihm ja Ray Furuya war und Ray erinnert ihn an Zero und er hatte ja mal in einer Episode davor, wenn wir uns erinnern, war er ja in Tokio und hat diesen Umschlag gekriegt, wo eine Null drauf war. Und ja, das ist auch ein spannendes Mysterium, was hier aber noch nicht aufgelöst wird, sondern erstmal nur aufgebaut wird. Ja. Und ja, was sie dann eben auch noch machen, ist, sie beschäftigen sich eben, nachdem sich der Mann eingeschlossen hat in dem Raum, beschäftigen sie sich mit dem Code, den es zu lösen gilt und ja, ob sie den Code lösen können, ob noch weitere Personen ermordet werden, was mit dem Mann im Raum passiert, der den anderen zu sich bestellt hat, all das verrate ich an dieser Stelle nicht. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt so kurz in eine Diskussion oder kurze Diskussion, wie wir die Episoden so fanden, ob sie gut waren oder nicht und ob man sie empfehlen kann. Wobei ich glaube, dass man das kann. Ja, ich finde sie sehr empfehlenswert. Es war ein toller Fall im Manga und ich finde auch, dass die Anime-Umsetzung diesmal mal wieder visuell gerade in der ersten Folge sich ein bisschen gesteigert hat von dem, was wir sonst aus dem Anime gewohnt sind. Oftmals beschweren wir uns ja darüber oder merken an, dass die visuelle Qualität des Anime oftmals eher so lala ist. Aber gerade hier in der ersten Folge hat man deutlich gemerkt, dass in einigen Szenen mehr Aufwand als sonst geflossen ist. Was aber auch allgemein in diesen Folgen aufgefallen ist, ist so, dass sie diesen Fall schon sehr ausgeschmückt haben mit dramatischen Momenten, wo es im Manga Szenen gab, die vom Dialog her schon interessant waren und von der Präsentation her aber eher so locker und nebenbei, dachte sich der Anime, nee, so locker und nebenbei was Wichtiges machen, machen wir jetzt mal nicht, sondern jeder Dialog, der auch nur irgendwie was leicht Bemerkenswertes hat, gerade mit Wakita, wird sehr intensiv dargestellt im Anime, fand ich. Und teilweise haben auch Leute geschrieben, sie mussten noch mal in den Manga gucken. Hä? Warum habe ich diese Szene übersehen? Ach nee, habe ich gar nicht übersehen. Im Manga wurde sie nur sehr viel nüchterner präsentiert. Und das natürlich ist natürlich vielleicht auch eine persönliche Frage, wie man das bevorzugt, ob solche Sachen eher so normal casual reingebracht werden oder ob man dann eben die dramatische Musik und vielleicht nochmal ein Close-Up hier oder so da macht, um das Ganze ein bisschen dramatischer zu machen. Nichtsdestotrotz eine tolle Umsetzung eines tollen Falls, wie ich finde. Ja, würde ich mich anschließen. Also es war sehr spannend, dem Ganzen zu folgen. Auch das Szenario halt an sich, dieses, ja, die abgelegene Kirche und diese Atmosphäre da und das war sehr unterhaltsam. Ja, was, wie gesagt, mein persönliches Ding ist halt, ich persönlich habe halt nicht so die Ahnung von Baseball und konnte dann im letzten Teil so bei der Fallaufklärung nicht unbedingt mit das Ganze verfolgen, weil ich so überhaupt keinen Plan von Baseball habe und so. Aber das ist an der Stelle, wie gesagt, nicht ausschlaggebend. Ich fand es wirklich sehr schön, sehr spannend, das zu sehen. Auch die ganzen, ja, Spannungsbögen, die aufgebaut wurden. Und ja, dass wir dann auch am Ende nochmal, wo dann die Polizei dann doch dann eintrifft und was man dann noch so gesehen hat. Also alles sehr schön, sehr empfehlenswert und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall ansehen oder die entsprechenden Kapitel dazu dann lesen. Gut, dann machen wir weiter mit der Episode 1006, einer einteiligen Filler-Episode. Wer hat das Gift platziert? Und ich denke mir nur, wer hat den Folgentitel geschrieben, denn irgendwie wirkt das so wie, dass sie das in den Titel so gepackt haben, so als Arbeitstitel. Und dann hatten sie aber keine Zeit mehr, sich einen richtigen Titel auszudenken. Wirkt ein bisschen generisch. Aber naja, Über diese Erfolge erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was. Wie gesagt, es ist eine einteilige Filler-Erfolge. Conan, Ran und Kogoro sind zu Gast bei einer Firmenfeier, wo uns verschiedene Charaktere präsentiert werden, die da von anderen Firmen dabei sind, um mit dem Chef einer Finanzgruppe zu feiern, dem zweiten Chef, dessen Vater vor kurzem verstorben ist bei einem Autounfall. Und es stellt sich nach und nach so raus, dass die alle ein bisschen was gegen den haben, weil er wohl fiese Geschäftspraktiken hat bei der Geldeintreibung. Tatsächlich sind Ran, Kogoro und Conan da, weil zuvor der Sekretär vom Präsidenten zu Kogoro in die Detail gekommen ist und ihm gesagt hat, hey, hier, wir haben eine Morddrohung bekommen und wir haben diese drei Leute im Verdacht und hier machen wir jetzt eine Party, wo die eingeladen sind. Kommen sie doch vorbei und dann irgendwie kann der Meisterdetektiv einerseits abschreckend wirken, andererseits auch die Handlungen der Leute analysieren, um vielleicht rauszufinden, wer hat hier diese Morddrohung abgeschickt. Kuro hat da, denkt da aber nicht so sehr dran, sondern der bechert eher den ganzen Wein weg, der da ausgeschenkt wird bei der Feier. Die Chefs der anderen Firmen, beziehungsweise von den anderen Firmen, verhalten sich verdächtig. Einer dem fällt ein Tablettenblister aus dem Jackett, die andere fummelt an ihrem Ring rum, während sie sich darüber erinnert, dass der verstorbene Präsident ein Auto in Fall hatte, obwohl er das Auto doch sein Hobby war und das so sehr gepflegt hat. Ach ja, tragisch. Und dann ein Arzt, der da ist, ein Leiter eines Krankenhauses, der auch mit zu tun hat, holt heimlich einen Koffer mit einer Spritze raus und ein paar Ampullen, sehr merkwürdig. Und so begibt es sich dann tatsächlich auch, dass der Präsident irgendwann von seinem Weinglas trinkt und auf einmal anfängt stark zu röcheln und zu Boden stürzt. Der Sekretär kommt dann gleich zu ihm und will ihm noch helfen, gibt ihm ein Glas Wasser zu trinken, dass er das vielleicht irgendwie das, warum auch immer da am Röchelt, dass das irgendwie behoben wird, aber es hilft alles nichts, der Präsident stirbt. Der Sekretär ist ganz schockiert und lässt das Glas fallen, wobei es auf das zu Boden gefallene Weinglas des Opfers fällt und beide Gläser zerbrechen. Und alles großes Drama, bis dann hinterher offenbart wird, dass Kogoro nicht zufällig da war. Das wird jetzt auch den anderen Gästen präsentiert, denn sie haben sich die Sicherheitskameras des Ortes zunutze gemacht, um das Verhalten der anderen Leute zu beobachten, zu observieren. Und fragen sie dann über ihre verdächtigen Handlungen aus, aber alle können sich irgendwie rausreden und die Kamerabilder zeigen keine eindeutige Moment der Vergiftung. Dann stellt sich raus, der Sekretär war gar nicht der Sekretär, sondern der Präsident. Und der Präsident war der Sekretär, weil sie haben die Plätze getauscht. Und dann werden auch noch der Koch und einer der Bediensteten verdächtig, weil die Bedienstete war eine Tochter eines Mannes, den der ehemalige Präsident der Firma in den Ruin getrieben hat. Und sie wurde von einer anderen Familie adoptiert und arbeitet jetzt hier und hoch. Das macht sie ja auch sehr verdächtig und allen drum und dran. Und am Ende des Falles kann Conan dann Kogoro betäuben und die ganze Sache aufklären. Wie immer natürlich einteiliger Filler. Es ist leider, wie ich finde, keine gute einteilige Fillerfolge geworden. Ich erwische irgendwie immer die eher schwächeren einteiligen Filler, habe ich das Gefühl. Es krankt so an den typischen einteiligen Filler-Krankheiten. Wir haben nicht mal ansatzweise genug Zeit für einen vernünftigen Fallaufbau. Wir haben viel zu viele Charaktere in diesem Fall. Also wir haben die drei von den anderen Firmen, wir haben Sekretär und Präsident und dann haben wir noch Koch und Haushälterin. Und eins davon ist das Opfer. Das heißt, wir haben hier sechs Charaktere rumlaufen in einem einteiligen Filler, wo wir auch noch so eine Scherze haben, wie mit Präsident und Sekretär haben den Platz getauscht. Und das ist, dadurch ist die Folge schon mal überladen, was dadurch wirkt, dass die Firmenchefs am Anfang, die jede ihren verdächtigen Moment gehabt haben, dann relativ schnell wieder raus sind, wo dann Leute sagen, ah ja, das kann irgendwie alles nicht sein mit ihnen. Und wir erfahren auch bis am Ende nicht, warum der Arzt einfach eine Spritze in dem Koffer dabei hat und die sich angeguckt hat, wo er sich auch nur mit rausredet, ja, ich bin Arzt, es ist schlimm, dass ich als Arzt eine Spritze dabei habe. Wo ich mir, ja, okay, kann man natürlich machen. Und dann am Ende das sehr Offensichtliche, Also wenn man sich diesen Vorgang so vor Augen führt, gibt es ja schon einen Verdächtigen, der so ein bisschen raussticht, der aber bis am Ende nicht genannt wird, so wirklich als Verdächtiger, wo man sich schon denkt, naja, okay, das ist jetzt schon ziemlich offensichtlich, dann ist das wohl. Und ja, natürlich, bei so einem schlechten Filler, ist das dann auch wirklich. Und dann die letzte Fillerkrankheit, die Beweisführung, mal wieder am Ende total fadenscheinig und für den Zuschauer vorher, vor der Auflösung, überhaupt nicht ersichtlich. Und das wird dann zu so einem sehr, also wirklich, die Beweisführung am Ende ist so fadenscheinig, das würde dir jeder Anwalt in der Luft zerreißen. Naja, und dann am Ende gibt es halt noch einen schalen Gag nach den Credits und das war's dann auch. Also, puh. Oh, fand ich nicht gut, diesen Filler. Ja, würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen, was ja bei mir nicht oft der Fall ist, aber dieses Mal war das alles so vorhersehbar. Also ich sag mal, du hast schon gemerkt, also ich habe, und wenn ich das merke, dann heißt das was, weil ich achte ja sonst nicht so auf die Details, beziehungsweise komme mit meinem Gehirn nicht so hinterher, wer wie was ist. Aber man hat, oder ich persönlich habe in dem Fall als, ja, der Präsident bzw. Sekretär, wie sich später herausstellt, ermordet wird. Während das Ganze abgelaufen ist, war mir schon klar, wer es ist, weil wie sich die eine Person da verhalten hat, vollkommen, ja, seltsam und dass dann auch noch entsprechend da die eine Sache passiert und dass dann auch die Sache mit den Gläsern da passiert ist, dass sie aufeinander fallen und beide zerspringen. Das fand ich schon sehr, sehr seltsam. Und auch, wie gesagt, als dann da die Tatsache passiert ist, dass dem Opfer, also dem vermeintlichen Opfer, das gerade vergiftet wird, dass es dem plötzlich was zu trinken gegeben wird, das hatten wir noch nie in irgendeiner Episode, dass da irgendwer ankam, oh mein Gott, er wurde vergiftet, gebt ihm was zu trinken. Das fand ich war schon sehr seltsam, so weil das irgendwie das, zumindest fand ich, das erste Mal ist, dass da plötzlich jemandem was zu trinken gegeben wird. Also, oder die sterben halt sonst immer gleich alle sofort, weil da keiner dran denkt oder zufällig ein Glas Wasser zur Hand hat, um den Mund auszuspülen. Aber Nach 1000 Folgen kommen die mal auf die Idee, vielleicht sollten wir allen, die vergiftet wurden, mal was zu trinken geben. Ah, so viele Morde hätten verhindert werden können, wenn man daran gedacht hätte. ja, Ah. also ich fand das in dem Moment, dachte ich, hä, das hatten wir noch nie und das war halt so seltsam. Und ja, dann auch die Sache mit den verschiedenen Verdächtigen. Sie machen alle eine verdächtige Handlung, wo man dann so denkt, ja, könnte sein. Und dann werden die bei dem Verhör dann entsprechend darauf angesprochen. Aber wie gesagt, da ich da zu dem Zeitpunkt mir schon sicher war, was da, wer der Täter ist, nicht wie das Ganze abgelaufen ist. Dieses Doppelspiel hat mich tatsächlich überrascht. Aber dann, da war dann im Prinzip ja schon, ja, nee, keine Ahnung warum, aber wie Lasse auch schon gesagt hat, es wird gar nicht gesagt, was die dann im Endeffekt da gemacht haben, warum die das gemacht haben. Genau, die sagen, geben einfach irgendeine Aussage an und das wird so hingenommen und dann auch die Fallaufklärung, ja, und der Beweis irgendwie, man kann sich nur irgendwie was denken, als dann Conan sich das eine Handy von dem Mann hat zeigen lassen, irgendwie, da tippt er irgendwas, kann man sich nur denken, er hat vielleicht irgendwas gesehen, aber wir wissen halt nicht genau was. Und ja, das war alles irgendwie sehr seltsam. Und was Lasse auch schon gesagt hat, es waren viel zu viele Leute, als dass man sich die alle merken könnte, dass da eine vernünftige Story aufgebaut wurde und dass da irgendwie vernünftige Verstrickungen passiert sind. Ich meine, allein der erste Präsident, wo ja gesagt wurde dann, ja, er ist durch einen Autounfall gestorben, obwohl er Autos geliebt hat, was ja schon ein bisschen seltsam ist. Ich finde, da hätte man auch noch mehr Charaktertiefe vielleicht irgendwie reinbringen können in denen, dass man da noch mehr erfahren hätte oder so. Aber so war das wirklich viel zu viele Leute. Ich wusste am Ende gar nicht, wer ist wer im Detail und warum ist überhaupt da und was hat er für eine Relevanz? Und ja, deswegen, ja, fand ich die Episode auch wirklich nicht gut und würde sie mir auch nicht noch ein zweites Mal angucken. Und deswegen kriegt sie auch nur 1 von 5 Weingläsern. Ja, obwohl die Szene, wo Kokoro ordentlich getrunken hat, natürlich sehr lustig war, aber die Szene ist auch nicht mehr exklusiv, weil Kokoro betrinkt sich schon in vielen Episoden so ein bisschen. Ja, ach, man. Einteilige Fehlerfolgen. Es ist auch immer ein Glücksspiel, ob die mal gut werden oder auch nicht. Meistens ja leider eher nicht. Und ich würde sagen, die Folge werden wir in unserem Jahresrückblick wahrscheinlich in der entsprechenden Rubrik dann auch nochmal besprechen, wenn es um schlechte einteilige Filler geht. Leider, leider. Die nachfolgenden Episoden, da liefen am 22. und am 29. Mai Wiederholungen von Episode 108 und 109. Ja, 108, nicht 1008. Eifersucht Teil 1 und 2, das mit dem identisch aussehenden Apartments und dem Schauspieler, der in historischen Rahmen mitspielt. Tolle Folgen. Und dann jetzt gelaufen, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, gestern Episode 1007 und dann nächste Woche dementsprechend am 12. Juni Episode 1008, die einfach nur heißen Rächer Teil 1 und 2 oder Fukushusha im Japanischen. Mehr ist da im Titel tatsächlich auch nicht, auch eher so ein Titel, wo ich mir denke, das ist alles im Titel, generischer ging es wohl nicht. Naja, vielleicht gehen hier jetzt die Ideen aus nach 1000 Folgen. Was für den restlichen Juni jetzt geplant ist, für den 19. und den 26., ist bisher noch nicht bekannt, aber da informieren wir euch dann, beziehungsweise geben wir euch einen Rückblick drauf, im nächsten News-Podcast, wo wir dann auch Episode 1007 und 1008 besprechen werden. Ja, vielleicht haben sie sich gedacht, nachdem wir jetzt so viele lange Titel hatten, so dass sie gesagt haben, nee, da hat sie, oder es hat sie irgendwer beschwert und sie müssen jetzt kurze Folgentitel machen. Wenn man so denkt an das Mysterium der Baker-Einkaufsstraße oder irgendwas mit das Date an einer Straßenkreuzung, irgendwie sowas. Also, wir hatten ja schon einige lange Füllertitel und vielleicht hat sich irgendwer beschwert und jetzt haben sie, oh, wir müssen was Kurzes machen. Da war doch auch mal, ach ja, in Staffel 5, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, gab es den tollen langen Titel Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmeliger Kimono, Teil 1. Ja, ja, so einen exquisiten Titel kriege ich hier die Rächerfolgen nicht, aber naja. Der Mordfall des falschen Präsidenten mit dem riesigen Schnurrbart. Ja, aber es hätte ja auch einfach nur Mord bei der Weinverköstigung heißen können. Oder Vergiftung in dem Fall, weil ja Gift mit im Spiel war. Ja. Ja, das wäre auch gegangen. Naja, mal schauen, was sie sich noch so einfallen lassen für die Titel bei den kommenden Episoden. Und mal schauen, was wir uns auch noch so einfallen lassen für die nächsten News-Podcasts, die dann demnächst anstehen. Denn tatsächlich für diesen Monat war es das auch schon wieder mit dem Concast News Podcast. Wir hatten einige tolle Themen diese Woche, viel zu viel 24, viel endlich mal Konkretes und endlich mal wieder ein Podcast, wo wir nicht so viel meckern müssen, außer jetzt vielleicht ganz am Ende mit einer Filler-Folge, aber das gehört auch irgendwie zum guten Ton, sondern viel tolle News besprechen konnten, viele positive News und das ist natürlich auch immer noch mal ein bisschen schön, weil wir lieben natürlich auch DetektivCon und wenn es da positiv vorangeht, ist das natürlich super toll. Super toll ist auch, dass ihr uns zuhört und dass ihr hier eure Zeit verbringt, unseren Podcast zu hören. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir können euch noch empfehlen, auf unseren Projektseiten aktiv zu sein. Hier auf connews.org findet ihr die neuesten News rund um DetektivCon. Da, wenn ihr da den Newsblog immer fleißig verfolgt, dann habt ihr auch die zeitnah dann vom Trailer was mitbekommen, zum Beispiel auch vom Disc-Release. Das ist immer sehr aktuell. Im conwiki.org stellen wir als Community-Wiki eine riesige Datenbank zum Thema DetektivCon, alles rund um Gosho Aoyama zusammen, an der ihr euch auch beteiligen könnt. Es ist wie bei vielen Wikis immer zum Mitmachen und auch wenn man nicht so viel Ahnung hat, einfach loslegen, wenn man gerne was beitragen möchte. Beitragen kann man auch auf conforum.org, wo ihr euch mit anderen Leuten zum Thema DetektivCon alles rundum drum unterhalten könnt. Wenn ihr nicht so ein Forum-Mensch seid, sondern eher auf Discord steht, haben wir auch einen Discord für euch. Auf connews.org/discord findet ihr dazu unseren Invite-Link, wo ihr mit ganz vielen Con-Fans chatten könnt aus dem deutschen Bereich. Auf Social Media sind wir überall gängig vertreten, auf Twitter bei twitter.com/connews, facebook.com/connews, auf Instagram, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Support geht via Patreon über unsere Amazon Reflinks oder indem ihr unseren Discord-Server boostet. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr ins Kino geht, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, auch wenn ihr in Österreich im Kino wart, wie das 4D-Kino war. Würde mich sehr interessieren. Und wie immer gilt natürlich auch, wenn die Pandemie für viele scheinbar schon im Gefühl vorbei ist, weiterhin Hashtag Stay Safe, bleibt gesund.